Bitteschön. Hallo, Yusuf ist mein Name. Ich bin einer der zuständigen Ärzte für Sie und würde gerne mit Ihnen dieses Gespräch führen. Wenn Sie Fragen haben, bitte sagen Sie mir einen Bescheid, dann machen wir eine kurze Pause. Okay, alles klar. Erstmal können Sie mir Ihren Namen verraten, bitte? Gerne, mein Name ist Klaus Bieber. Klaus Bieber. Können Sie Ihren Bieber. Bieber. Herr Bieber, Genau. ne? Herr Bieber, wie alt sind Sie bitte? Ich bin 50 Jahre alt. 50. Und wann sind Sie genau geboren? Am 24. Januar 1973. 73. Wie groß sind Sie denn? Ich bin ungefähr 1,71 Meter groß. Und wie viel wiegen Sie? Circa 88 Kilogramm. Alles klar. Herr Bieber, was führt Sie zu uns denn? Also ich komme heute Sonntag zu Ihnen in die Aufnahme, weil ich seit 3 Tagen Schmerzen im Unterbauch habe und die immer schlimmer werden. Unterbauch. Wo fühlen Sie die Schmerzen genau? In der Im Mitte Unterbauch. oder Im in Unterbauch dem? links eher, aber auch ein bisschen rechts. Es kommt immer darauf an. Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Nee, nur im Unterbauch. Und nur linke Seite. Hauptsächlich links, ja. Ja. Können Sie die Schmerzen beschreiben? Ist das sehr drückend, krampfartig vielleicht? Drückend, auch stechend, kann ich nicht ganz gut beschreiben, ehrlich gesagt. Ja. Ist das sehr dumpfer Schmerz oder stechend? Ja, also auch kampfartig eigentlich. Alles klar. Ein bisschen gemischt. Sind die Schmerzen plötzlich aufgetreten oder eher allmählich? Nee, die allmählich. Also seit 3 Tagen jetzt zunehmend. Sind die Schmerzen immer da oder treten sie nur hin und wieder auf? Also manchmal werden sie weniger und dann Ja. wird es aber auch wieder mehr. Alles klar. Wenn Sie Ihr Schmerzen messen würden auf eine Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 für Ja. am leichtesten und 10 für am stärksten Schmerzen entspricht. Wo würden Sie Ihr Schmerzen einstufen? Also wenn sie tatsächlich kommen, dann sind sie manchmal sogar auf 7. 7. Es muss schwer gewesen sein für Sie. Brauchen Sie Aber ein die kommen und Schmerzmittel? gehen. Die kommen und Ja. gehen wieder. Ne? Ja, ich verstehe. Können Sie die Schmerzen bis Ende unseres Gesprächs aushalten oder brauchen Sie ein Schmerzmittel? Nee, ich habe eben noch Ibuprofen genommen. Wie viel Milligramm haben Sie eingenommen? Ich hatte zu Hause noch die 400er. Da habe ich jetzt seit 2 Tagen nehme ich da regelmäßig welche ein. Wie viel Mal haben Sie Da habe ich nicht eingenommen? gezählt. Bestimmt 4, 5, vielleicht auch 6 Mal, weiß ich nicht. Also seit gestern, ne? Ja. Hat es Ihnen geholfen? Ja, ein bisschen. Ja, es lindert den Schmerz. Haben Sie auch etwas bemerkt, das die Schmerzen lindert oder verschlechtert? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich auf Toilette bin, nach der Toilette geht es mir besser, ein bisschen. Ja. Haben Sie etwas Ungewöhnliches gegessen in den letzten 3 Tagen vielleicht? Nee, eigentlich nicht, wie immer. Haben Sie Stuhlprobleme? Wie? Eigentlich nicht, aber jetzt in den letzten Tagen schon so ein bisschen. Also ist immer Leiden Sie unterschiedlich. an Durchfall oder Verstopfung vielleicht? Also eigentlich nicht, aber jetzt in den letzten Tagen variiert das so ein bisschen. Mal so, mal so. Mal Durchfall, mal. Genau. Ja. Und wie viel Mal hatten Sie, müssen Sie auf die Toilette gehen, zum Beispiel, wenn Sie Durchfall haben? Ja, also ich ungefähr so 3, 4 Mal am Tag. Seit gestern jetzt. Und haben Sie Blutspuren im Stuhlgang bemerkt? Habe ich nicht bemerkt. Alles klar. Hatten Sie Fieber vielleicht? Oder fühlen Sie sich fiebrig? Nicht wirklich, nein. Oder ist Ihnen Herzrasen, Herzklopfen aufgefallen? Haben Sie noch weitere Beschwerden wie Kopfschmerzen, Brustschmerzen, Husten? Nein. Sind diese Be Beschwerden erstmalig aufgetreten oder hatten Sie Ja, auch ich habe ihn zuvor? noch nie gehabt, noch nie. Und Waren ich Sie bin ein bisschen deswegen besorgt. beim anderen Arzt? Nee, war ich auch nicht. Ja, ganz verständlich. Aber Sie haben sich sehr gut entschieden, indem Sie hierher gekommen sind. Also haben Sie keine Also Husten. meinen Sie, das könnte Darmkrebs sein? Nein, eine Darmkrebs sehe ich unwahrscheinlich, aber auf jeden Fall werden wir sowohl mit Apparativ-Diagnostikverfahren als auch mit körperlicher Untersuchung einen Krebs ausschließen. Keine Sorge. Hm. Also Ja, ich möchte. der Vater meines Freundes, der ist an Darmkrebs verstorben. Na, mein Beileid. Ich möchte auch gern wissen, ob bei Ihnen etwas gibt es in Ihrer Vorgeschichte wichtige Krankheiten vorliegt. Zum Beispiel leiden Sie an Bluthochdruck, erhöhte Blutfettwerte oder sonstiges. Ich habe einen Bluthochdruck, Seit wann? der ist schon seit fast 5 Jahren jetzt vorhanden und ich nehme dafür Ramipril ein, einmal morgens. Amipril, wie viel Milligramm bitte? 5 Milligramm. 5 Milligramm. Und weitere Krankheiten? Und ich habe eine erhöhte Harnsäurespiegel. Und da nehme Ja. ich Allopurinol für ein. Allopurinol, wie viel? 100 Milligramm. Einmal, ne? Ja, morgens einmal. Alles klar. Momentan ist Ihnen Schluckstörungen aufgefallen? Schluckstörungen? Ja. Nein. Wie schmerzhafte Schlucken oder vielleicht Säures aufstoßen? Nein. Alles klar. Ist Ihnen vielleicht Teerstuhl aufgefallen? Was bedeutet Teerstuhl? Teerstuhl, ich meine schwarzer Stuhl, wenn Sie Stuhlgang haben. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Oder hatten Sie vielleicht Stuhlverhalt? Nein, aber ich habe gemerkt, dass ich halt jetzt so wechselnden Stuhl habe. Einmal ein bisschen Durchfall, dann kommt wieder fester Stuhl und dann kann wieder Durchfall ein bisschen in den letzten Tagen. Nur seit 2 Tagen oder auch schon lange? Nee, seit 2 Tagen jetzt. Alles klar. Okay. Wurden Sie schon mal operiert? Nee, Gott sei Dank nicht. Gibt es auch andere Medikamente, die Sie gelegentlich oder bei Bedarf Ja, benutzen? Ibuprofen halten zum Beispiel, wenn ich Schmerzen habe, wenn ich Gelenkschmerzen habe oder wenn ich Bauchschmerzen habe, nehme ich das schon mal ein. Ist bei Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Nein. Herr Bieber, rauchen Sie? Ich rauche ja. Seit wann und wie viel? Also ich habe mal zwischenzeitlich aufgehört, aber jetzt rauche ich wieder seit ungefähr 10 Jahren wieder und ungefähr eine halbe Schachtel rauche ich. Wenn Sie mit dem Rauchen aufhören möchten, ich kann für Sie einen Termin bei unserem Sozialdienst vereinbaren. Wir haben auch Entwöhnungsprogramme, die ich Gerne. empfehlen können. Ja, auch trinken Sie auch Alkohol? Sehr, sehr selten, vielleicht ein paar Mal im Jahr. Alles klar. Ich vertrage keinen Alkohol. Das ist eine Routinefrage, Herr Bieber. Haben Sie Erfahrungen mit Drogen? Ja, in meiner Jugend habe ich immer was geraucht, aber aktuell nicht, nein. Als Jugend, was haben Sie ausprobiert vielleicht? Cannabis. Und wir sind fast fertig, aber jetzt auch möchte ich ein paar Fragen über Ihr Familie- und Sozialleben stellen. Alles in Ordnung? Bei mir ist alles in Ordnung, ja. Ich habe nur Schmerzen Ja. aktuell wieder. Ja, werden wir sofort darum kümmern. Sind die Eltern noch am Leben? Meine Eltern leben beide noch, ja. Na, Gott sei Dank. Und haben Sie irgendwelche Krankheiten? Also mein Vater, der hat was am Herzen und der hat auch Blutdruck, der hat auch einen Stent bekommen. Und meine Mutter, die hat Schilddrüsenunterfunktion und einen beginnenden Zucker, also Diabetes, wurde mir gesagt. Ja. Und haben Sie auch Geschwister? Ich habe eine Schwester, die ist gesund. Na gut. Und was machen Sie beruflich dann, Herr Bieber? Ich bin selbstständig. Haben Sie Ich habe eine Stamm? kleine Firma, wo wir Möbel bauen und verkaufen. Alles klar. Haben Sie stressig? Der Stress bei der Arbeit? Ja, immer, ne? Selbstständig, da hat man immer Stress. Ja, ganz verstanden. Und sind Sie verheiratet denn? Ich bin ledig. Haben Sie Kinder vielleicht? Nein. Treiben Sie regelmäßig Sport? Es könnte mehr sein, ne? Also nicht so oft. Es könnte mehr sein. Ich gehe viel Fahrrad, wenn das Wetter gut ist. Ansonsten, Aber ja, ich gehe selten. spazieren mit dem Hund. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland oder haben Sie eine lange Reise gemacht? Nee, ich war vor 3 Monaten war ich mal in Holland gewesen. In Tropen oder irgendwo anders? Nee, nein, keine Zeit gehabt. Alles klar. Ich gucke, ob ich noch weitere Informationen brauche. Würden Sie noch etwas hinzufügen über Ihre Beschwerden? Ja, also ich bin besorgt. Ich möchte ja wissen, ob ich heute hier bleiben muss und ob das etwas Gefährliches sein könnte. Deswegen bin ich heute hier. Sonst wäre ich auch morgen zu meinem Hausarzt gegangen. Aber ich möchte es Ja. gerne heute abgeklärt haben. Ja, ich gehe davon Können wir aus, das heute dass abklären? es wäre besser, wenn Sie hier bleiben, bis alle unsere Untersuchungen abgeschlossen sind. Danach, je nach Ergebnisse, können wir weiter sprechen. Aber Ich empfehle, ein bisschen hier zu bleiben. Ein bisschen. Es Ich bin ja könnte. selbstständig. Ich muss mal zu meiner Firma zurück, ne? Ja, ich Also verstehe, deswegen. dass Ihre Arbeit oder Ihr Leben wichtig, aber Ihre Gesundheit ist wesentlich wichtiger. Deswegen, Sie sollen hier bleiben. Es kann ein Problem mit dem Darm sein und wir müssen feststellen, was das ist genau. Okay. Dann wir sehen uns beim körperlichen Untersuchung gleich, ne? Dankeschön, vielen Dank. Okay, bis später. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Impfungsstatus nicht gefragt. Impfstatus ist komplett. Können Sie Ihre Durchfall genau beschreiben? Schleimig. Haben Sie in der letzten Zeit ab oder zugenommen? Nee, ich bin hier gleich geblieben. Ich habe kein Gewicht verloren. Ihre Appetit? Ist normal. Am Anfang, Sie haben gesagt, mein Vater Darmkrebs. Nein, der Vater meines Freundes. Und Deswegen habe ich ein bisschen Angst und bin heute hier und möchte das abgeklärt haben. haben Sie Übelkeit? Erbrechen Sie? Oder haben Sie schon erbrochen? Also wenn ich Schmerzen habe, habe ich auch ein bisschen Übelkeit, aber erbrochen habe ich noch nicht bisher. Arztgespräch, können wir anfangen? Können wir anfangen? Noch ein kleines Minütchen, bitte. Wellenförmig Schmerzen, das heißt undulierenden, wir sprechen zum Beispiel undulierenden, ist normal. Kann man sagen, ja. Wie können wir anfangen? Sure. Guten Tag, Herr Oberas. Ich habe Hallo, Josef. einen neuen Patient aufgenommen. Hatten Sie kurz Zeit für mich? Ich würde gerne vorstellen. Gerne, fangen Sie an. Ja, Herr Bieber, Klaus, 50-jähriger Patient. Unser Patient ist 1,71 Meter groß und 88 Kilo schwer. Er kam zu uns mit seit 3 Tagen bestehende Unterbauchschmerzen links. Er beschreibt die Schmerzen als drückend, stechend und krampfartig. Die Schmerzen seien langsam aufgetreten und liege bei 7 von 10 auf einer Schmerzskala. Die Einnahme von 4- bis 5-maliger Ibuprofen 400 Milligramm habe ihm ein bisschen Linderung gebracht. Und die Schmerzen würden sich beim Toilettengang verbessern, die als Nach dem Begleitsymptome, Toilettengang. ja, nach dem Nach dem. Toilettengang. Okay. Er erwähnt über die Durchfall und Konstipation im Wechsel, Durchfall bis 3 bis 4 Tage, viermal am Tag, und Nausea. Die Frage nach Fieber, Emesis, Inappetenz, Tachykardie, Dysphagie, sowas aufstoßen, wurden verneint. In der Krankengeschichte bei ihm eine arterielle Hypertonie seit 5 Jahren und Arthritis ulcerosa sind bekannt. Dagegen nehme er Ramipril 5 Milligramm einmal morgens und Allopurinol 100 Milligramm und manchmal Ibuprofen bei Bedarf. Keine Allergien oder Unverträglichkeiten sind bekannt. Er ist Raucher seit ungefähr 10 Jahren, halb Schachtel pro Tag, ungefähr 5 Packungsjahr und Weg jetzt. Pack Years. Es besteht eine seltene Alkoholkonsum 1 bis 2 Mal im Jahr und eine Cannabiskonsum als Jugend besteht. Im Status ist komplett. In der Familienanamnese zeigt sich arterielle Hypertonie und Koronarherzkrankheit beim Vater. Es wurde mit Stent behandelt und Hypotyreose und Diabetes mellitus bei der Mutter. Er habe eine gesunde Schwester. Er ist Selbstständiger und hat seine eigene Möbelfirma und habe Stress bei der Arbeit, ledig, habe keine Kinder, mache nicht regelmäßig Sporten und Reiseanamnese ist auch unauffällig. Ich gehe davon aus, dass es ein infektiöses Gastroenteritis sein kann, aber differenziell diagnostisch kommt auch Reizdarmsyndrom oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen in Betracht. Um meinen Verdacht zu bestätigen, würde ich zuerst den Patienten körperlich untersuchen, vor allem Bauchpalpation und vielleicht Digitalrektaluntersuchung, und würde ich Blut abnehmen und ins Labor schicken. Im Labor achte ich auf Entzündungswerte wie C-reaktives Protein, Blutsenkung, Geschwindigkeit, auch die Blutbild. Und ich würde natürlich eine Abdomensonographie bei ihm veranlassen, gegebenenfalls im Verlauf eine Koloskopie kommt in Frage. Wenn mein Verdacht sich erhärtet, würde ich den Patienten stationär aufnehmen und großlümige Zugang legen, danach Flüssigkeit geben und je nach Beschwerden Antispasmolytikum oder Antiemetikum, Analgetikum. Hat er Probleme beim Wasserlassen? Haben Sie gefragt? Wasser lassen habe nicht darüber erzählt. Haben Sie gefragt? Nein, habe ich nicht. Na, es ist eine wichtige Frage, die Sie stellen müssen. Na, Ja, ob er genau. Beschwerden beim Wasserlassen hat. Er kann ja beides haben, ne? Schmerzen im Unterbauch, aber auch Beschwerden beim Wasserlassen, ne? Ja, werde ich Haben Sie ihn gleich denn fragen. gefragt? Ja, ob der ist ja schon 50 Jahre alt, ne? Haben Sie gefragt, ob er schon mal eine Darmspiegelung gehabt hat? Eine Koloskopie Nein. bekommen hat schon mal? Nein. Ja, das ist auch eine wichtige Frage, die man stellen muss, Der ne? OP-Anamnese war Das unauffällig. ist keine Operation. Ja. Darmspiegelung ist keine Operation. Darmspiegelung ist eine endoskopische Untersuchung, die man ambulant macht. Und da muss man den Patienten auch nicht aufschneiden für. Ja, sollte man auch fragen. Sie haben gesagt, dass Sie den Verdacht einer Gastroenteritis haben. Ja. Richtig? Kann es was anderes auch sein, außer Gastroenteritis? Ich meine, es muss nicht unbedingt eine chronische entzündliche Darmerkrankung sein. Das wäre es möglich, aber für das Alter ein bisschen untypisch. Aber es könnte sein, tatsächlich, haben Sie recht. Was könnte es noch sein? Er hat Vielleicht die Bauchschmerzen im linken Unterbauch. eine Appendizitis könnte Könnte auch sein. sein, richtig. War Aber es könnte viel wahrscheinlicher ist eine andere Erkrankung. ein Reizdarmsyndrom. Nein. Divertibulitis. Eine Sigma-Divertikulitis. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass er eine Sigma-Divertikulitis hat. Die Symptome passen eher dazu. Aber es könnte natürlich auch eine ganz normale Gastroenteritis sein. Sie haben vollkommen recht. Bei einer normalen Gastroenteritis würden die Patienten aber einfach meistens nur Durchfall haben und nicht Stuhl im Wechsel haben. Ne? Und die hätten auch viel, die wären viel öfter auf Toilette normalerweise. Ja. Und wir erwarten vielleicht auch bei Patienten mit Divertikulitis blutige Stuhlgang. Nein, muss nicht unbedingt sein. Was die Patienten öfters haben, ist zum Beispiel Fieber. Aber dieser Patient hatte kein Fieber. Ja. Bei der Sigma-Divertikulitis muss man kein Blut im Stuhl haben. Sehr oft, dass sie kein Blut im Stuhl haben. Was sie aber oft haben, ist parallel auch eine Harnwegsinfektion. Parallel kann sein. Was die Patienten oft beschreiben, ist halt dieses nach dem Stuhlgang oder wenn sie Luft ablassen, dass es ihnen besser geht. Ja, eine Ja. Besserung, habe er Das ist berichtet. typisch Divertikulitis-Patienten, ne? Oder es kann eine Divertikulose ohne Entzündung sein. Dann haben die keine Schmerzen. Eine Divertikulose macht keine Schmerzen normalerweise. Ne? Eine Divertikulose hat erst dann Schmerzen, wenn sie entzündet ist, wenn die Divertikel entzündet sind. Alles klar. Ne? Was wäre, kommt zum Einsatz in Diagnostik vielleicht? Diagnostik haben Sie schon richtig gesagt. Sie untersuchen den Patienten. Typisch ist ein Druckschmerz im linken Unterbauch, wenn Sie den Patienten untersuchen. Der kann aber auch mittig sein, denn der Sigma geht ja mittig ab. Es kann auch sein, dass er hinter der Blase ist, dass es dort wehtut. Ne? Was Sie auch machen müssen, ist ein Ultraschall. Ne? Im Ultraschall, wenn der Patient gut zu schallen ist, wenn Sie die Untersuchung gut machen können, dann können Sie eine Divertikulitis oft sehen im Ultraschall. Was kann man da sehen im Ultraschall? Wissen Sie das? Die Flüssigkeitsspiegel, wenn es ein Ileus vorliegt. Zum Beispiel, dann wäre das schon ein akuter Bauch, ne, ein akutes Abdomen Ja. fast. Aber bei einer Divertikulitis können Sie oft, wenn es ausgeprägt ist, sehen, dass es zu einer Darmwandverdickung kommt. Ne, das ist, Okay. müssen Sie sich mal im Internet mal anschauen, die Bilder. Ne? Das ist dann auch verdickte Darmwand, dass man das so lange, das sieht dann aus wie so eine Wurst quasi. Ne? Ja. Manchmal kann man sogar auch den Darm tasten, dann ist das so dick, ja, wie eine Wurst, wie so eine Walze können Sie das tasten und das tut denen auch richtig weh, wenn der Darm da geschwollen ist. Ne? Kann Defans sagen? Bitte was? Defans abdominalis. Abwehrspannung. Abwehrspannung. Abwehrspannung. Ja. Oder Loslassschmerz. Ja, die haben eher einen Druckschmerz, keinen Loslassschmerz, einen Druckschmerz. Ja. Ich habe jetzt vor einigen Tagen einen Patienten gehabt, der hat auch auf der rechten Seite richtige Abwehrspannung gehabt, richtigen Druckschmerz gehabt und er hat auch eine Divertikulitis gehabt. Ja, eine ausgeprägte Divertikulitis, die man im Ultraschall sehr, sehr gut sehen konnte tatsächlich. Es muss nicht unbedingt immer linksseitig sein, es ist typisch, dass es linksseitiger Ja. Druckschmerz ist, aber es kann auch den gesamten Unterbauch betreffen. Beim Aber bei sowas Differentialdiagnostik haben nur die Sie gesagt, linke Seite. es kann eine akute Gastroenteritis sein, es kann eine Harnwegsinfektion sein, es kann eine Prostatitis sein. Der Patient kann auch Auch eine, wegen der Alter des Patienten. ja, eine Prostatitis kann es sein, es kann auch eine chronische entzündliche Darmerkrankung, es können viele Sachen sein, was wichtig ist, ist die Blutabnahme. Ne? Dort werden Sie sehen, ob er Entzündungszeichen hat oder nicht. Oft ist das der Fall. Was machen Sie denn therapeutisch bei den Patienten jetzt? In welche Verdacht gehen wir aus? Wir gehen ja aus von einer Divertikulitis. Divertikulitis. Können wir Antibiotikatherapie anfangen, wenn es Entzündungszeichen vorliegt? Genau, richtig. Breitbandspektrum Antibiotika, die dritte Generation Cephalosporin oder Fluoroquinolon wie Ciprofloxacin. Und auch Metronidazol. Das ist wirksam gegen anaerobe Bakterien. Richtig, genau. Also daneben Elektrolytsubstitution, wenn die Patient zu viel verliert. Und also Wenn Sie Spasmolytikum, alles richtig, genau. Und auch Buscopan. Schmerzmedikamente. Was würden Sie für Schmerzmedikamente hier geben? Ist Ibuprofen das Richtige? Ich würde Metamizol IV geben. Genau. Ja, das hört sich gut an. Das kann man machen. Kann man Und bei diesem Patienten jetzt eine Darmspiegelung machen? Würden Sie das machen? weil er keine Warnsignale hat, für diese für momentan, ich würde nicht empfehlen, aber ich würde auch die Nachkontrolle empfehlen im Verlauf, weil Alter des Patienten können wir als Vorsorgeuntersuchung eine Koloskopie empfehlen. Ja, es gibt hier, also wenn der Patient eine akute Infektion hat mit erhöhten Infektzeichen und Sie gehen von einer Divertikulitis aus, die Sie im Ultraschall gesehen haben, Sie können aber auch ein CT machen, ne, Computertomographie, das habe ich Ja, vergessen natürlich. zu sagen, da kann man auch mit Kontrastmittel das Ausmaß dieser Entzündung beurteilen. Es gibt verschiedene Stadien der Divertikulitis, 1a, 1b, 2, es geht so weiter. Wir müssen es ja mal anschauen. Man darf eigentlich in einer akuten Entzündung keine Koloskopie machen. Man Ja, sollte im empfehlen, dass man die, symptomfreie Intervall. genau, ne? Warum ist das so? Warum darf man das nicht? Warum es kann zu einer Perforation führen Richtig, und ganz genau, ne? Es ist zu gefährlich. Der Darm ist entzündet, der Darm ist sensibel, vulnerabel. Und so kann man letztendlich auch eine Darmperforation riskieren. Richtig. Genau. sogar Peritonitis. Ja, vollkommen richtig, ne? Es kann sogar sein, dass der Patient jetzt unabhängig nochmal davon als Symptomatik einen, wenn er schon länger bestehende Divertikulitis hat, ein akutes Abdomen bekommt, ne? Es gibt ja auch perforierte Divertikel, ne? Oder zum Beispiel eine gedeckt perforierte Divertikulitis. Ne? Der Darm ist Ja. perforiert, aber es ist noch gedeckt, so dass es im Prinzip zu keiner ausgiebigen Infektion gekommen ist. Bei sowas muss man auch überlegen, ob man den Patienten dann im Verlauf operiert. Ne? Ja, eine dringend Operation wäre Genau. Dann muss man den sinnvoll. Patienten auch operieren. Ne? Aber Sie machen nichts falsch, wenn Sie dem Patienten eigentlich sofort ein Antibiotikum geben. Damit haben Sie das meiste, was Sie machen können, gemacht eigentlich. Ja. Sehr gut. Gibt es sonst Fragen? Oder haben wir etwas vergessen? Nicht vergessen, aber ich habe eine Notiz. Erhöhte Harnsäurewerte im Blut, hat der Patient gesagt. Richtig. Und Kollegen hat gesagt, Arteritis Urika eine Diagnose gestellt hat. Ich denke falsch. Also er hat eine Hyperuricämie. Ja, Hyperglykämie ist normal. Genau, Aber und ein. Arteritis Urika Nee, haben Sie falsch. recht, das ist nicht richtig, ja. Richtig, das ist falsch. Noch was. Vielleicht wir können darüber auch sprechen, die Klassifikation. Die Klassifikation können Sie letztendlich eigentlich noch nochmal nachlesen. Die geht von 1a bis, ich glaube, lassen Sie mich nicht lügen, bis 2b. Ich bin mir auch nicht sicher, muss ich nachschauen. Aber die kann man jetzt, es gibt, pardon, es geht sogar bis Typ 4 sogar. Aber die können Sie jetzt in der Akutphase nicht verifizieren. Sie müssen dafür ein CT machen meistens, um das zu sehen, um den Ausmaß zu sehen. Ja, das geht, ich gucke mal kurz nach. Es geht tatsächlich von 1 bis Typ 4 gibt es, ne? Also da gibt es verschiedene Klassifikationstypen. Und Sie Genau. benutzen den Hansen-Klassifikation, aber ich habe so gelernt, Ach so. Hinschey-Klassifikation, ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Ja, okay. Also Wir benutzen hier meistens, also in meiner Klinik war das so, in meiner Klinik, wo ich gearbeitet habe, dass wir die Typ 1 bis, also 4 habe ich einmal nur gesehen, glaube ich, das hat mit der diabetischen Blutung und auch Perforation. Aber ansonsten eine andere Einteilung habe ich jetzt nicht im Kopf.